eine zu sein ist das Schönste am Leben. Kameradschaft und zusammen Alter voller Dingen. Und auch bei jeder der Schlägerei sind die Kameraden dann alle dabei. Der Grund mein Leben, the way of life. Was kann es Schöneres geben? Aufbauungsgenet und Zeit zum Kampf bereit. Wir Skinhead stehen alle Mann für Mann, damit die neue Zeit bricht endlich an. Wieder Propaganda der Demokratur, Glaube an die Freiheit und deutsche Kultur. Der Kult mein Leben, the way of life. Was kann es Schöneres geben? Aufbauungsgenet und Zeit zum Kampf bereit. Es wird alles wieder gut. Jeder Bürger zieht vor uns seine Not. Da gibt's keine Knechtschaft, keine Tyrannei. Deutschland endlich wieder frei. Der Kult mein Leben, the way of life. Was kann es Schöneres geben? Aufbauungsgenet und Zeit zum Kampf bereit. Mein Leben, the way of life. Was kann es Schöneres geben? Aufbauungsgenet und stets zum Kampf bereit.